Ryder in Not. Die Sonne schien in der Abenteuerbucht und Ryder nutzte das schöne Wetter für einen Ausflug in die Berge. Oh, so eine tolle Aussicht. Darum komme ich so gern hierher. Na sowas? Das ist doch Meckerliese. Ryder entdeckte den Ziegenbock auf einem schmalen Vorsprung, einige Meter unterhalb der Felskante. Seine Hörner hatten sich in den Zweigen eines Baumes verfangen und er kam weder vor noch zurück. Ganz ruhig, Meckerliese, keine Angst, ich bin hier, ich hol dich. Glücklicherweise wuchs direkt unterhalb des Vorsprungs in der Felswand ein Baum und an dem kletterte Ryder nun vorsichtig hinunter. Die Fellfreunde waren in der Abenteuerbucht geblieben und halfen Herrn Pfeffer dabei, seinen Lieferwagen zu beladen. Nur noch ein paar Kisten, dann haben wir es geschafft. So. Danke, wirklich nett, dass ihr mir helft. Ich bin schon spät dran. Herr Pfeffer brachte die Obst- und Gemüsekisten nämlich regelmäßig zu seinen Kunden nach Hause. Übermütig schnappte sich Rocky eine Banane, futterte sie auf und warf die Schale Richtung Mülleimer. Hoppla, daneben. Ich hol sie. Doch Rubble, der gerade mit einer Kiste aus dem Restaurant kam, war schneller. Oh! Er rutschte aus, Obst und Gemüse flogen durch die Luft und ein Großteil davon landete auf dem Kopf von Herrn Pfeffer. Tut mir leid, das wollte ich nicht. Oh, das ist nicht so schlimm. Grinsend griff Herr Pfeffer nach einem Apfel und ließ ihn sich schmecken. Schaufel! Schnell sammelte Rubble das Obst und das Gemüse auf und packte es wieder in die Kiste. Der Lieferwagen ist ja schon voll. Wo soll ich mit der hin? Stell sie einfach auf den Beifahrersitz. Danke. Das tat Rubble doch gern. Unterdessen hatte Ryder die Ziege fast erreicht. Ziemlich steiler Abhang. Wie bist du denn bloß hier runtergekommen? Der Ast, an dem er sich festgehalten hatte, schnellte zurück. Es ist ganz schön weit bis nach oben. Nach unten aber auch. Ryder trat einen Schritt zur Seite. Und dabei brach ein Stück des Felsvorsprungs ab. Oh. Ohne Hilfe schaffen wir es nicht, hier wieder wegzukommen. Ich weiß auch schon, wen wir anrufen. Kein Einsatz zu groß, keine Pfote zu klein. Kein Vorsprung zu hoch. Paw Patrol zur Zentrale. Ryder braucht uns. Die Fellfreunde ließen alles stehen und liegen. Tut mir leid, Herr Pfeffer, wir müssen los. Ryder braucht uns. Danke für eure Hilfe. Hier habt ihr einen Hundekuchen. Und der war wirklich sehr lecker. Danke für den Hundekuchen. Alle liefen sofort zur Einsatzzentrale. Und dieses Mal rannte Marshall sogar vorweg. Allerdings verlor er dabei sein Leckerli. Mein Hundekuchen! Sofort machte er kehrt und wollte zurücklaufen, doch da kamen ihm die anderen bereits entgegen. Aber der kleine Feuerwehrhund konnte nicht mehr anhalten. Er rannte genau in die anderen hinein und sie kugelten auf den gläsernen Fahrstuhl zu. Aber nicht ohne den Hundekuchen. Hab ihn! Die Einsatzzentrale befand sich im obersten Stockwerk und der Fahrstuhl brachte die Fellfreunde schnell hinauf. Unterwegs schlüpften sie in ihre Anzüge mit den Rucksäcken und Helmen. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit. Aber wo ist Ryder? Der erschien jetzt auf dem großen Bildschirm. Vielen Dank, dass ihr euch so beeilt habt, Freunde. Dieses Mal rettet ihr mich. Dich retten? Ja, Meckerliese, dich natürlich auch. Wir sind... Wieder lösten sich einige Felsstücke und stürzten in die Tiefe hinunter auf den Bergweg. Erschrocken sahen die Freunde zu, wie das Pawpad hinterherfiel. Oh, warum dreht sich denn das Bild? Mir wird ganz schwindelig. Was ist denn jetzt los? Der Bildschirm war schwarz geworden. Herr Pfeffer hatte sich mittlerweile auf den Weg zu seinen Kunden gemacht und fuhr über den Bergweg hinauf zur Berghütte. Noch 98 Lieferungen, dann hab ich es geschafft. Er bemerkte nicht, wie das Pawpad vom Felsen fiel und genau in der Gemüsekiste auf dem Beifahrersitz landete. Noch 98 Lieferungen, dann hab ich mein Tagwerk vollbracht. Ryder, oben auf dem Felsvorsprung, war ratlos. Ohne mein Pawpad weiß die Paw Patrol nicht, wo wir sind. Nein, und die Fellfreunde waren sich sicher, dass das Pawpad noch in Ryders Tasche steckte. Wo ist Ryder? Wo sollen wir ihn retten? Und ganz alleine. Das kriegen wir schon hin. Wir sind die Paw Patrol. Kein Einsatz zu groß, keine Pfote zu klein. Zuerst müssen wir ihn finden. Rubble, vielleicht könntest du... Ich such bei Jake. Ich kann von meinem Hubschrauber aus die Gegend absuchen. Ja, und ich kann ihn am Ufer suchen. Und ich durchsuche den Park. Halt, wartet mal. Eine gute Idee. Wupp, Megafon. Ja, nein, ganz leider. Ich habe einen Plan. Das tut mir leid. Wupp. Wir verfolgen Ryder mit. Ich weiß schon. Ryders Pawpad zeigt uns auf der großen Karte, wo wir ihn finden. Das wollte ich auch gerade sagen. Glücklicherweise funktionierte der Bildschirm wieder und übertrug das Signal des Pawpads. Ich glaube, Ryder fährt zu Jakes Berghütte. Also los, Paw Patrol, retten wir Ryder! Rocky, du bleibst hier und verfolgst, wo Ryder hinfährt und sagst es Sky. Und Chase? Bin ich ja selbst. Ich suche am Boden. Toller Plan, Chase. Danke, aber den haben wir alle zusammen gemacht. Die Helfer auf ihr Pfoten. Legen los! Chase, der kleine Schäferhund, flitzte zu der großen Rutsche hinüber und sauste auf ihr hinunter zu den Garagen. Er landete genau in seinem Polizeiauto und überprüfte schnell die Ausrüstung. Jetzt war Sky an der Reihe und rutschte ebenfalls die Rutsche hinab, die sie direkt zu ihrem Hubschrauber brachte. Schnell war sie in der Luft und traf sich vor der Zentrale mit Chase, genau dort, wo normalerweise Ryder auf sie wartete. Heute war sein Platz aber leer. Chase, wir müssen nicht auf Ryder warten. Ach ja, und los! Sky und Chase machten sich auf den Weg. Sie mussten Ryder finden. Schnell! Rocky, der in der Einsatzzentrale geblieben war, ließ den Bildschirm mit dem Signal des Pawpads nicht aus den Augen. Sky, Ryder ist immer noch auf dem Weg zu Jakes Berghütte. Bin schon unterwegs! Die Fellfreunde ahnten ja nicht, dass sie nur das Pawpad verfolgten und nicht Ryder. Herr Pfeffer in seinem Lieferwagen erreichte jetzt die Berghütte. Hallo! Er übergab Jake eine der Kisten und drehte wieder um. Nächster Auftrag? Sahne für Katzi. Das Pawpad bemerkte er nicht. Noch 96 Lieferungen, dann hab ich's geschafft. Sky, Ryder fährt jetzt von der Berghütte weg. Und gleich ist er bei Yumis Bauernhof. Alles klar, ich fliege dorthin. Ryder war es mittlerweile gelungen, die Hörner der Ziege aus den Zweigen des Baumes zu befreien. Das habe ich doch gern gemacht. Hey, kommst du auf den Felsen rauf, um Hilfe zu holen? Meckerliese senkte den Kopf und versuchte ihr Glück. Die ersten Meter waren auch kein Problem für den Ziegenbock. Doch der Felsen war steil. Er rutschte immer wieder ab. Fiel. Vorsicht! Und Ryder konnte ihn gerade noch auffangen. Ich hab dich. Wieder lösten sich einige Felsbrocken und stürzten auf den Bergweg tief unter ihn. Das war knapp. Herr Pfeffer in seinem Lieferwagen trat auf die Bremse. Moment, die Melonen sind doch nicht für Yumi. Die habe ich doch von Yumi bekommen. Die sind für die Bürgermeisterin. Schnell drehte er wieder um. Sky wurde langsam unruhig. Ich sehe Ryder nicht. Fährt er wirklich zu Yumi? Er ist umgedreht. Flieg in die andere Richtung. Ja, mach ich. Alles klar. Sky wendete ihren Hubschrauber und suchte die Gegend ab. Noch 91 Lieferungen, dann hab ich's geschafft. La la la la la la la la la la. Noch 91 Lieferungen, dann hab ich's geschafft. Ich sehe nur den Lieferwagen von Herrn Pfeffer. Das ist es. Vielleicht fahren Ryder und Meckerliese bei Herrn Pfeffer mit. Chase, sieh mal nach. Das ist ein Fall für Chase. Chase schaltete sein Blaulicht ein und hatte Herrn Pfeffer schnell eingeholt. Was? Bitte, Herr Pfeffer, fahren Sie rechts ran. Das ist ein Notfall. Hier ist die Paw Patrol. Natürlich fuhr Herr Pfeffer sofort an den Straßenrand. Und als Chase ihm erzählte, wen sie suchten, öffnete er sofort den Kofferraum. Aber der war leer. Warum sollen Ryder und der Ziegenbock bei mir mitfahren? Aber wir haben Ryders Pawpad hierher verfolgt. Aber wozu war Chase ein Polizeihund und hatte von allen die beste Nase? Er schnüffelte, nahm Ryders Geruch auf und wurde schnell fündig. Sehen Sie? Das ist Ryders Pawpad. Aber wie kommt denn das in mein Auto? Er muss es fallen gelassen haben. Er war auf einmal weg. Und dann ist es irgendwie in der Gemüsekiste gelandet. Paw Patrol, wir haben nur Ryders Pawpad verfolgt. Aber nicht Ryder. Was? Dann haben wir immer noch keine Ahnung, wo Ryder und Meckerliese sind? Doch, es gab einen Weg, das herauszufinden. Warte, dann spulen wir noch mal dahin zurück, wo Ryder war, als er uns angerufen hat. Ruff, Schraubendreher. Und Rockys Plan funktionierte. Ruff, Sky, Chase, als Ryder uns angerufen hat, war er auf dem Bergweg. Bin schon da. Wenn Ryder sein Pawpad hier verloren hat, muss er hier irgendwo sein. Ich sehe ihn! Der Vorsprung, auf dem er ist, bricht gleich ab. Die anderen müssen uns helfen. Die Fellfreunde verloren keine Sekunde. Rasten durch die kleine Stadt und dann den Bergweg hinauf bis zu der Stelle, wo Ryder und Mekalise festsaßen. Marshall, wir müssen mit deiner Leiter näher ran. Aber die Felsbrocken sind im Weg. Nicht mehr lange! Rubble begann sofort, die Felsbrocken mit der großen Schaufel seines Baggers wegzuräumen. Und bald war der Weg frei. Gut gemacht, Fellfreunde! Jetzt kannst du mit deiner Leiter dicht ranfahren. Marshall, macht's! Leiter hoch! Aber die Feuerwehrleiter reichte nicht bis zu dem Vorsprung hinauf. Oh, meine Leiter ist nicht lang genug. Wie können wir sonst rankommen? Aber nun griff Sky ein und ließ ein Seil zu Ryder hinab, an dessen Ende eine Rettungsweste hing. Ryder, zieh die Weste an! Danke, Sky. Guter Plan. Es war höchste Zeit, denn wieder lösten sich Felsbrocken. Keine Sorge, ich nehme dich mit. Komm auf meinen Arm. Ryder machte den Gurt der Weste fest, schnappte sich Mekalise und kaum hatte Sky die beiden ein Stück hochgezogen, brach der Felsvorsprung ab. Da hatten wir ja Glück. Großes Glück. Gut gemacht. Wir treffen uns bei der Zentrale. Sky brachte Ryder und den Ziegenbock auf direktem Weg nach Hause. Und als sie vor der Einsatzzentrale ankamen, wurden sie von allen begeistert empfangen. Ich wusste, dass ihr mich rettet, Fellfreunde. Alle waren überglücklich und sehr erleichtert, dass alles gut gegangen war. Auch Herr Pfeffer, der jetzt angebraust kam. Wer möchte Melone? Die wollten alle. Danke, Herr Pfeffer. Auch Mekalise. Nach dem Abenteuer scheint jemand richtig großen Hunger zu haben. Und dieser jemand verschlang jetzt alle Melonenstücke, die auf dem Boden lagen. Gib das wieder her! Hey, na sag mal! Das ist überhaupt nicht schlimm. Ich hab noch ganz viele Melonen. Eine hungrige Ziege frisst alles, stimmt's, Mekalise? Ja, das stimmte. Mein Pawpad! Wirklich alles. Das ist nicht so schlimm, Ryder. Wir haben noch eins. Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Anruf reicht. Meine Fellfreunde. Den Rest des Tages verbrachten alle zusammen im Park. Und sie freuten sich schon jetzt auf ihr nächstes Abenteuer.